Freizeit und Rente. Auch ein Blindenführhund braucht Pausen und Freizeit. Wenn er das weiße Hundegeschirr nicht trägt, hat er frei. Dann möchte er wie alle Hunde herumtoben, braucht Liebe und Kontakt zu anderen Hunden. Nach 7 bis 10 Jahren geht ein Blindenführhund in Rente. Meistens wird er dann von einer neuen Familie übernommen und darf den Rest seines Lebens in Ruhe verbringen.